Gerechteres? Wer weiß, vielleicht ist auch dies gerecht. Und wissen Sie, ich würde es unbedingt so einrichten, antwortete Svidrigailow mit unbestimmtem Lächeln. Es überlief Raskolnikow kalt bei dieser abscheulichen Antwort. Svidrigailow hob den Kopf, blickte ihn aufmerksam an und lachte plötzlich laut auf. Nein, stellen Sie sich bloß vor, bis vor einer halben Stunde hatten wir einander noch nicht gesehen, hielten uns dann für Feinde, hatten eine Angelegenheit auszutragen, ließen aber die Sache fallen. Und nun schau einer, in was für eine hohe Materie wir geraten sind. Nun, habe ich nicht die Wahrheit gesagt, dass wir aus dem gleichen Holz geschnitzt sind? Tun Sie mir den Gefallen, fuhr ihn Raskolnikow gereizt an. Erklären Sie sich schneller und teilen Sie mir mit, warum Sie mir die Ehre erwiesen haben, mich zu besuchen. Und ich bin in Eile, habe keine Zeit. Ich muss fort. Bitte. Bitte schön, wie Sie wünschen. Wird Ihre Schwester Avdotja Romanowna Herrn Pjotr Petrowitsch Luschin heiraten? Ich bitte Sie, jede Frage über meine Schwester zu vermeiden und Ihren Namen unerwähnt zu lassen. Ich begreife nicht, wie Sie es wagen, in meiner Gegenwart Ihren Namen auszusprechen, wenn Sie tatsächlich Svidrigailow sind. Ich bin doch gekommen, um über Sie zu sprechen. Wie soll ich Ihren Namen nicht erwähnen? Gut, reden Sie, aber schnell, bitte. Ich bin überzeugt, dass Sie sich Ihre Meinung über diesen Herrn Luschin, einen Verwandten meiner Frau, schon gebildet haben werden, wenn Sie ihn auch nur eine halbe Stunde gesehen oder irgendetwas Zuverlässiges und Genaues über ihn gehört haben sollten. Er passt nicht zu Avdotja Romanowna. Meiner Ansicht nach will sich Avdotja Romanowna hier sehr großmütig und uneigennützig opfern für ihre Familie. Ich nahm nun an, aufgrund alles dessen, was ich über sie gehört habe, dass sie ihrerseits sehr zufrieden wären, wenn diese Heirat ohne nachteilige Folgen für die Beteiligten nicht zustande käme. Jetzt aber, nachdem ich sie persönlich kennengelernt habe, bin ich sogar davon überzeugt. Dies alles ist ihrerseits wirklich sehr naiv. Entschuldigen Sie, ich wollte sagen, unverschämt zudringlich, erwiderte Raskolnikow. Das heißt, Sie wollen damit sagen, dass ich hierbei an meinen eigenen Vorteil denke? Beruhigen Sie sich, Rodion Romanowitsch. Wenn ich meine eigenen Vorteile im Auge haben würde, so hätte ich mich nicht so offen ausgesprochen. So dumm bin ich nun auch wieder nicht. In dieser Beziehung will ich Ihnen eine psychologische Merkwürdigkeit offenbaren. Vorhin sagte ich, als ich meine Liebe zu Avdotja Romanowna rechtfertigte, dass ich selbst ein Opfer dieser Liebe sei. Nun sollen Sie wissen, dass ich jetzt gar keine Liebe mehr, absolut gar keine empfinde, so dass ich mich über mich selbst wundere. Denn ich habe doch tatsächlich etwas empfunden. Aus lauter Müßiggang und Ausschweifung, unterbrach ihn Raskolnikow.